Das Mittagessen war eigentlich ganz nett gewesen. Das Essen selbst war natürlich mies wie immer. Aber die neue Kollegin ist wirklich ganz sympathisch. Sogar attraktiv. Das bemerkt er erst jetzt. Im Bus hatte sie diese komische Mütze auf und in der Besprechung saß er hinter ihr. Er hat ihr gratuliert. Das mit dem Chef, das hat sie wirklich gut gemacht. Ach was, hat sie geantwortet. Ich habe doch nur meine Meinung gesagt. Interessante Frau. Sie haben sich ganz gut unterhalten. Nicht nur über die Arbeit. Sie hat von ihrem Umzug erzählt und von ihren ersten Eindrücken hier in der Stadt. Sie hat ihn zumindest nicht genervt. Das Mittagessen ist wieder unglaublich gewesen. All inclusive. Sie haben fast 2 Stunden nur gegessen und getrunken. Zuerst der Aperitif, dann vom Vorspeisenbuffet, dann die Salate, dann die Hauptgerichte, dann Eis, Früchte, Kaffee, Likör. Gegessen und gegessen. Ständig Kellner mit ihren Tabletts. Man kann nicht Nein sagen. Jetzt braucht Herr Röpke unbedingt eine Siesta. Vielen Dank, hat Frau Mahlsen gleich nach dem Essen gesagt. Ab jetzt lasse ich Sie in Ruhe. Ich habe Sie genug belästigt. Aber ich bitte Sie, hat er galant geantwortet. Wirklich gerne geschehen. Sie lächelt. Also bis nachher, zum Vortrag. Ach ja, der Vortrag. Den hätte er jetzt auch fast vergessen. Er sieht auf die Uhr. 14:45. Der Vortrag ist erst um 3. Mit der Arbeit anzufangen lohnt sich kaum. Er sperrt seine Bürotür von innen ab, setzt sich auf seinen Sessel und schließt die Augen. Was machst du heute Nachmittag? Fragt seine Frau. Nach so einem Essen muss man etwas Sport machen. Ich glaube, ich gehe nachher wieder zum Bogenschießen. Die Leute vom Yoga kommen auch. Die Gruppe ist fantastisch. So viele nette Leute. Kommst du heute mal mit? Du wolltest doch mal mitkommen. Stimmt, aber nicht heute. Hast du schon was vor? Nö, eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich bleibe hier noch ein bisschen liegen. Das tut so gut hier in der Sonne. Und nachher vielleicht ein bisschen schwimmen oder so. Na, wie du meinst, Liebling, du bist ja frei. Wir können beide machen, was wir wollen. Ist das nicht herrlich? Ja, paradiesisch. Der Vortrag ist natürlich langweilig. Das war ja klar. Herr Röpke sitzt in der vorletzten Reihe und gähnt. Wo ist eigentlich Frau Mahlsen? Er kann sie nirgends sehen. Schade eigentlich, denkt er. Mit ihr könnte er jetzt wenigstens ein wenig flüstern. Plötzlich klopft ihm jemand auf die Schulter. Langsam dreht er sich um. Du warst ja gar nicht schwimmen, sagt seine Frau. Nein, ich war zu müde. Das Tennisspiel und das Essen. Verstehe ich, Schatz. Bleib ruhig noch ein bisschen liegen und ruhe dich aus. Möchtest du noch was trinken? Einen Cocktail oder so? Nein, danke. Ich glaube, ich schlafe noch ein wenig. Mach das, Liebling, mach das.